Zur Gratulation zur Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK richtete das Korps der Militärattachés in der TVIAK einen Blumenkorb und einen Glückwunschbrief an ihn. Der Verteidigungsmilitärattaché der Botschaft der Volksrepublik China, Zhang Ping, Leiter des Korps der Militärattachés, übergab am 5. Juli dem Minister für Volksstreitkräfte, Armeegeneral Park Yong-sik, den Blumenkorb und den Glückwunschbrief für Kim Jong-un. Ihm widmeten auch die Vertretungen des UNO-Entwicklungsprogramms, des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation, des Weltkinderhilfswerkes, der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und des UNO-Bevölkerungsfonds in der TVIAK Blumenkörbe und Glückwunschbriefe.